richtig tue. Von der Ostsee her, die Trave herauf, kommen die großen Segler in den Hafen der Freien und Hansestadt Lübeck. Zwischen Schiffen, Schuppen und den hohen Kornspeichern aus Backstein riecht es nach Butter, Fischen, Wasser, Teer und geöltem Eisen. Kornträger wuchten die Getreidesäcke von Bord der Schiffe über den Kai zur Linde, zur Eiche, zum Löwen oder zum Walfisch. Auf derart fantastische Namen haben die Buddenbrooks ihre Speicher getauft. Hier werden die Kornsäcke mit Winden hochgehieft und auf die verschiedenen Böden verteilt. Konsul Buddenbrook kommt mit Bendix Grünlich von einem seiner Schiffe, der unlängst erst von St. Petersburg eingelaufenen Friederike Overdiek. Prokurist Markus kniet vor einem Sack Weizen. Er hat mit dem Stecheisen eine Probe gezogen, hält das Korn prüfend hoch und überlässt es dann seinem Prinzipal zur Begutachtung. Gute Qualität, Herr Konsul. Gesunder, trockener Mahlweizen. Wie verabredet. Und bezahlt. 1000 Sack Weizen aus Russland. Über die See glücklich im Hafen. Mit Gottes Hilfe, lieber Herr Konsul. Tja, die Ostsee ist nur gerade keine Pfütze. Aber was das Geschäft wert ist, wissen wir doch erst, wenn die Ware glücklich wieder verkauft ist. Na, Heinrich, wer da ans Klor tust? Danke auch für dein Help, Herr Konsul. Gut. Vorsicht! Pass auf! Vielleicht kann ich Ihnen mit meinen Verbindungen in Hamburg gefällig sein. Gefällig oder geschäftlich tätig sein? Ich vermittle und eine kleine Provision werden Sie mir nicht verweigern. Bendix Grünlich. Der Mann kommt daher, sagt allen etwas Angenehmes, reist ab. Und jetzt schreibt er euch in diesem Brief, er habe tiefere Zuneigung zu mir gefasst. Das ist höchst erfreulich. Wie kommt er dazu? Was habe ich ihm getan? Er bittet um deine Hand. Ich weiß doch gar nichts von ihm. In aller Form. Vater hat ihn schon in Hamburg besucht. Du kämst dort in glänzende Verhältnisse. Du bist jetzt alt genug. Es ist die Gelegenheit, dein Glück zu machen. Und für die Firma Buddenbrook... Nein! ...wäre dein Ja-Wort... Niemals! Nie. Jetzt vergreifst du dich aber im Ton. Er ist mir widerlich. Verstehst du? Schau, Tom wird einmal die Firma übernehmen. Und eine Heirat mit einem Kaufmann ist für dich der vorgeschriebene Weg. Ja, das weiß ich. Aber ausgerechnet Grünlich. Schon diese Warze. Aber der Konsul lächelt nachsichtig über solcherlei Kindereien. Und wie er redet. Er schüttelt stumm den Kopf und geht ins Kontor. Papa! Man könnte es wohl ein Komplott nennen, das Jean und Betsy Buddenbrook geschmiedet haben. Oder aber, wenn man es wohlwollender sieht, eine Verabredung zum Wohle ihrer Tochter. Toni hatte, wie man so sagt, noch nicht ihr Herz entdeckt. Und Grünlich, so sagt Jean zu seiner Frau, ist kein Beau, aber er ist immerhin im höchsten Grade präsentabel und man kann am Ende nicht 5 Beine auf ein Schaf verlangen. Und dann fügte er noch seine kleine kaufmännische Phrase hinzu, Fischzug ist alle Tage, aber nicht alle Tage Fangtag. So ist der Konsul nach Hamburg gereist und hat sich Bendix Grünlichs Geschäftsbücher zeigen lassen. Einen ausgezeichneten Leumund hatte der junge Mann, wen man auch fragte. Bock, Goudsticker, Petersen, bei Maßmann und Tim, alles erste Adressen. Auch die Auskünfte eines Bankiers Kesselmeier haben vollauf befriedigt. Toni würde, wenn sie nur in diese Verheiratung einwilligte, eine gute Partie machen. Und so ist man mit Grünlich übereingekommen, dass ein weiterer Besuch im Hause Buddenbrook gewiss von Nutzen wäre.